und fest stattfindet. Und wir nehmen immer alle unsere Teachings auf als Audios und laden die auf YouTube hoch. Ich hoffe, das ist okay für euch. Mhm. Genau, soweit von mir. Mhm. Okay, was ich euch jetzt vortrage, das habe ich das erste Mal vor 2 Jahren vorgetragen in Frankfurt und habe das so in der Zwischenzeit so ein bisschen umgeschrieben, aber nicht wirklich drastisch. Und ansonsten könnt ihr das auch in der Platypus Review Ausgabe 19 ist das abgedruckt, was ich vor 2 Jahren vorgetragen habe. Das ist ungefähr ähnlich. Und es ist so, ich würde so sagen, so vorab, grob kann man das, was ich jetzt vortrage, das sollten so eine Dreiviertelstunde ungefähr in Anspruch nehmen, kann man so in 3 Teile eigentlich auffassen. Es geht viel halt historisch darum, erstmal vor allem um Trotzki und wie er so die 30er versucht, in diese Epoche, in der eben Faschismus, Nationalsozialismus und ähnliches aufkommt und seinen Siegeszug antritt, wie er da kritisch interveniert, vor allem eben an seine Kritik an, ja, auch an Politik, die sich als antifaschistisch wahrnahm in dieser Zeit. Das andere ist nicht unbedingt direkt, also der zweite Teil ist nicht unbedingt so konkret bezüglich Antifaschismus, sondern eher so die Epoche der 30er, 40er, und da kommen wir eher so auf die Frankfurter Schule zurück, so gewissermaßen Trotzki ist sozusagen noch vor dem Siegeszug des Faschismus, beziehungsweise versucht es zu verhindern, irgendwie verzweifelt, politisch zu intervenieren, und natürlich die Frankfurter Schule hat da schon eher die epochale Analyse, so was es bedeutet, dass diese Politik gesiegt hat und was das für die Menschheit allgemein bedeutet. Und so dann der dritte Teil und so der kürzeste Teil ist dann so ein paar abrissige, kurze Worte über nach 45, wie es dann da ausschaut. Und ja, soweit sollte das ganz vernünftig rüberkommen am Ende, und dann kann man das ja noch alles ausdiskutieren. Ja, dann würde ich so anfangen, und zwar erstmal Platypus nochmal als Organisation hat sich eben die Aufgabe gestellt, einen Beitrag zur Auflösung ideologischer Hindernisse innerhalb der Linken zu leisten. Die Linke ist tot, lang lebe die Linke ist unser Slogan. Die Linke ist tot, das heißt, sie ist gescheitert oder gefangen in einer Sackgasse. Also mit der Linken ist natürlich die Linke als historisch-politisches, gesellschaftliches Phänomen gemeint und nicht die Partei in diesem Land, aus der sie eben keinen Ausweg findet. Aber der zweite Teil ist auch wichtig, lang lebe die Linke. Das heißt, wir wollen dazu beitragen, dass sie einen Ausweg findet. Wir können das natürlich nicht allein machen, aber unser Beitrag beschränkt sich darauf, Aufklärung über die Geschichte des Marxismus und der Linken. Beide Teile sind hier relevant, und würden wir unsere Aktivität einseitig auf die Verkündung des Versagens der Linken reduzieren, dann würden wir unserer Aufgabe nicht gerecht. Denn der ganze Ballast dieser Geschichte, also wir sehen es schon so die vergangenen 100 Jahre als mehr oder weniger eine ziemlich katastrophale Geschichte, aber dieser ganze Ballast lässt sich nicht einfach abwerfen. Denn auch so ein demonstrativ vorgetragener Bruch mit der Vergangenheit bricht eben nicht den Wiederholungszwang. Wiederholungszwang oder auch den ewigen Teufelskreis linker Praxis, die zwischen hektischer Euphorie und resignierter Niedergeschlagenheit häufig hin und her schwankt. Und auch so bezüglich Antifaschismus ist es natürlich so, das schwankt auch meistens so zwischen so einer, also vor allem seit den 60ern wechseln sich so Phasen ab, wo man halt eine Zeit lang einfach antifaschistisch motivierte Abscheu vor der breiten Bevölkerung und ihren Vorurteilen. Und die wechselt sich aber dann regelmäßig natürlich ab mit enthusiastischer Beschwörung des revolutionären Potenzials der werktätigen Volksmassen. Ne, also 60er zum Beispiel eher so studentisch geprägte Linke, 70er wiederum K-Gruppen, und seitdem wechselt sich das eigentlich so im Jahrzehntzyklus mal wieder ab. Und weil die Linke, also weil wir sagen, die Linke ist tot, und das sehen wir, der Beweis ist zum Beispiel hier, würden wir sagen, sie wird regelmäßig von den Ereignissen eben überrumpelt und fällt dann in eingeübte Verhaltensmuster zurück und wiederholt dadurch alte Fehler. Währenddessen dreht sich halt die kapitalistische Welt einfach weiter und stürzt natürlich regelmäßig in irgendwie politische, ökonomische, sonstige Krisen. Und mit solchen Krisen tauchen die alten Gespenster, irgendwie Weltkrieg und Faschismus, wieder auf. Und das ist natürlich dann eine ganz dringende Gefahr, die irgendwie bekämpft werden muss. Und auf weltpolitischer Ebene wiederum ist Antifaschismus Teil eines anderen problematischen Gegensatzes, den ich jetzt nicht so ausführlich heute beschreiben werde, aber um so ein bisschen deutlich zu machen, worum es hier auch noch geht bei Plenetipus, eben Antifa und Anti-Imp sozusagen. Vor 20 Jahren noch beispielsweise im Kontext des Irakkrieges verteidigten auf der einen Seite Linke Saddam Hussein gegen den US-amerikanischen Imperialismus und auf der anderen Seite gab es aber auch Linke bekanntermaßen, die ihre Unterstützung für die US-Streitkräfte mit antifaschistischen Argumentationsmustern begründeten. Und heute haben wir es ja auch wieder so, also wer bezüglich Russland und der Ukraine, da kann man sich aussuchen, ob man halt irgendwie den Putin als Anti-Imperialist gegen den NATO-Imperialismus und Antifaschist gegen den ukrainischen Faschismus oder umgekehrt. Ne? Es könnte ja auch sein, dass die größte Gefahr in der Welt der russische Imperialismus ist und Putins Faschismus. Und der könnte sogar noch krasser sein, insofern, dass wir natürlich geradezu eine Achse faschistischer Regime haben. Manche Linke stellen sich das so vor, ne? Die Achse Moskau, Teheran, Peking. Mir geht es jetzt hier mit diesen ersten sehr groben Andeutungen nur darum, anzudeuten, inwiefern das Schlagwort Antifaschismus Teil einer größeren problematischen Geschichte des Todes der Linken ist. Und wenn ich jetzt so auf die 30er zurückkomme, ist es halt so, um nachzuzeichnen, wie schon damals die damaligen Massenparteien kommunistischer oder sozialistischer Art auf das Phänomen des Faschismus geantwortet haben, nämlich mit Panik und Kapitulation. Ihre Politik resultierte in ihrer Selbstaufgabe als unabhängige politische und soziale Vertretungsorgane des Proletariats. Und ehemals revolutionäre Parteien verwandelten sich in Stützen der Demokratie, der bürgerlichen Demokratie. Und Trotzki begleitete diesen Prozess der 30er Jahre als letzter Vertreter einer Theorie und Praxis, die als ihren Ausgangspunkt nicht nur einfach die rücksichtslose Kritik als Bestehenden, aber dieses Bestehende beinhaltet eben auch die revolutionäre Bewegung selbst. Und bei Trotzki ist es so, die politischen Krisen der 30er Jahre begriff er als Ausdruck eines Widerspruchs zwischen den aus seiner Sicht überreifen objektiven Bedingungen und dem ungenügend entwickelten subjektiven Faktor. Die Nachkriegsordnung nach dem Ersten Weltkrieg sah er eben von Kolonialaufständen beständig erschüttert und das Staatengefüge in Europa selber war ebenfalls instabil, besonders da Deutschland sich nicht mit dem Versailler Status quo zufrieden geben konnte, der wiederum von Frankreich aufrechterhalten wurde. Also die Lage barg sehr viel Zündstoff, erst recht seit 1929, Wirtschaftskrise etc. Und aber nirgends in der Welt schienen kommunistische Parteien in der Lage, diese Krise für sich zu nutzen, für ihr Ziel, Revolution. Stattdessen wurde die kommunistische Internationale durch ihre Stalinisierung aus Trotzkis Sicht ein Hindernis für diese Aufgabe. Sie stand sich im Weg sozusagen. Die Intention von Trotzkis Kritik dann in dieser Zeit war nicht einfach Bereitstellung unfehlbarer Rezepte zur Bekämpfung des Faschismus, so gehen manche Trotzkisten vielleicht heute hausieren, man braucht Trotzki, um irgendwie Faschismus zu bekämpfen. Würde ich nicht so sagen. Und denke ich, Trotzki sah das auch nicht so. Sondern ihm ging es vielmehr um die Entwicklung von proletarischem Klassenbewusstsein, das heißt eines adäquaten Bewusstseins der Arbeiterklasse um die Bedingungen der Möglichkeit der sozialen Revolution. Massen, welche ihr Heil in einem unfehlbaren Führer suchen, von dem sie sich dann kommandieren lassen, oder die vom kapitalistischen Staat ihre Rettung erwarten, werden niemals in der Lage sein, die kapitalistische Produktionsweise dann auch zu überwinden. Sondern ihre Aktion führt dann mit Notwendigkeit zur Rekonstitution des Kapitalverhältnisses. Und dass Stalinismus da seinen Beitrag dazu geleistet hat, so eine Form von Bewusstsein zu liquidieren, das ist das Verbrechen und sonst nichts. Trotzkis Kritik des Stalinismus bezog sich also darauf, nochmal genauer gesagt, dass dieser die Partei im marxistischen Sinne liquidierte. Die Partei im marxistischen Sinne heißt die politische Organisation der Arbeiterklasse für den Zweck sozialistische Revolution. Und was übrig bleibt, ist dann, nachdem der Stalinismus sozusagen sein Werk getan hat, ist ein Apparat, dessen Bewusstsein befangen ist in der unmittelbaren Gegenwart und dessen Politik völlig darauf ausgerichtet ist, seiner Selbsterhaltung zu dienen, also der Selbsterhaltung des Apparats. In Deutschland der frühen 1930er verdichteten sich alle Widersprüche der eben angedeuteten internationalen Lage und somit trat hier auch die akkumulierte Krise der Komintern offen ans Tageslicht, also die Fehlentwicklungen der 20er Jahre, die akkumulieren sich und springen sozusagen deutlich ins Auge rund um 32, 33. Es ist ja schon längst ein Gemeinplatz unter Linken aller Schattierungen, dass die KPD mit ihrer Weigerung, eine Einheitsfront mit der SPD zu bilden, dem Sieg Hitlers irgendwie auch Beihilfe leistete. Und auch Stalinisten selber oder Marxisten, Leninisten würden dem beipflichten, würden sagen, ja, stimmt, um gleichzeitig erstens darauf zu verweisen, dass die SPD ja ebenfalls diese Einheitsfront verweigerte und durch ihre Passivität Hitler ebenfalls den Weg ebnete. Und zweitens würde man betonen, dass die kommunistische Bewegung ja aus ihren Fehlern gelernt hat, ihren Kurs dann korrigiert hat und dann ganz breite antifaschistische Bündnisse geschmiedet hat und so dann ja auch den Faschismus besiegt hat. Aber Trotzki beurteilte diese Ereignisse ganz anders. Zitat von ihm 1933 nach der Machtübertragung: Die stalinistische Bürokratie hat es verstanden, die Krise des Kapitalismus und die Krise des Reformismus in eine Krise des Kommunismus zu verwandeln. Man muss es klar, präzise und offen aussprechen. In Deutschland hat der Stalinismus seinen 4. August erlebt. 4. August 1914, also 4. August, wenn Trotzki davon spricht, meint er den 4. August 1914, wo die Sozialdemokratische Partei in Deutschland im Reichstag bekanntermaßen für die Kriegskredite stimmte und damit ja sich als revolutionäre Partei verabschiedet hat. Trotzkis Begriff oder Definition von Faschismus ist relativ einfach. Also da hat er nicht besonders was Kompliziertes sich ausgedacht, sondern es ist ganz einfach eine Massenbewegung, hauptsächlich bestehend aus durch die Krise verzweifeltes Kleinbürgertum und die anwachsende Armee von Arbeitslosen. Sein politisches Programm läuft im Kern, also das politische Programm des Faschismus läuft im Kern, egal was alles so drumherum passiert, auf die Zerschlagung und Unterdrückung aller unabhängigen Organisationen der Arbeiterklasse hinaus. Also nicht nur ihre Parteien, ihre Gewerkschaften, sondern das gesamte Netzwerk, das sich die Arbeiterbewegung jahrzehntelang geschaffen hatte, Genossenschaften, Bildungsvereine etc. Und so wird das die Arbeiterklasse jeder Möglichkeit der Selbstorganisation beraubt und verbleibt dann im Zustand einer atomisierten Masse. Und auf den Trümmern der parlamentarischen Demokratie wird dann eine bonapartistische Diktatur errichtet. Das heißt, erstmal grundsätzlich gegen die Arbeiterklasse gerichtete Diktatur, die aber auch eine relative Unabhängigkeit von den unmittelbaren Interessen einzelner Kapitalisten hat. Ja, die Interessen einzelner Kapitalisten werden verletzt, um Kapitalismus als Ganzes zu retten. Das Wachstum des Nationalsozialismus war für Trotzki vor allem ein Symptom der Kraft und Orientierungslosigkeit der KP. Denn objektiv waren aus seiner Sicht maßgebliche Kennzeichen einer potenziell revolutionären Krise gegeben. Das parlamentarische Regierungssystem in der Weimarer Republik war am Ende. Der Reichskanzler wurde nicht mehr vom Reichstag gewählt, sondern vom Reichspräsidenten ernannt und regierte mit Notverordnungen. Er hatte keine Mehrheit mehr im Parlament. Und um sich im Amt zu halten, musste dann der jeweilige Reichskanzler immer so politisch schwanken zwischen SPD und NSDAP. Der Reformismus der SPD stand mit dem Rücken zur Wand. Politisch war er schon längst diskreditiert, aber auch sein Programm verlor aufgrund der Tiefe der ökonomischen Krise an Überzeugungskraft. Während der Faschismus ganz konkret seine materielle und politische Existenz bedrohte, also die Existenz des Reformismus. Dass unter diesen Bedingungen die überwiegende Mehrheit der Arbeiterklasse unter Kontrolle der SPD verblieb, zeugte für Trotzki nicht von ihrem Vertrauen in die SPD, sondern von ihrem Misstrauen in die Fähigkeit der KPD, sie zur Revolution zu führen. Und für Trotzki war dieses Ding mit der Einheitsfront ein Vorschlag als eine taktische, ein taktischer Vorschlag, um die reformistische Führung vor den Augen der ihr folgenden Massen im praktischen Kampf zu diskreditieren. Und so könnte man diese dann für die Politik der KPD, also eine revolutionäre Politik, gewinnen. Aber die KPD-Führung selber lehnte jedes Abkommen mit der aus ihrer Sicht sozialfaschistischen SPD-Spitze ab. Warum? Sie fürchtete, dass wenn sie sich auf ein Abkommen mit der SPD einließ, sie umgehend von der SPD verraten worden wäre. Da war eben das Trauma von 1919 noch drin. Damit aber zeigte die KPD bloß, wie wenig Vertrauen sie in ihre eigene Fähigkeit hatte, die SPD im politischen Kampf zu konfrontieren. Man beschränkte sich dann lieber darauf, die SPD einfach zu beschimpfen. Da gibt es auch ein ganz nützliches Zitat von Wilhelm Reich, der damals KPD-Mitglied war und als Psychoanalytiker später ein Buch über die Massenpsychologie des Faschismus geschrieben hat. Und da gibt es ein ganz nützliches Zitat, um das nochmal zu verdeutlichen, was so das Problem an der ganzen Sache ist, an der Politik der KPD damals. Zitat: Im Sommer 1932 sprach ich nach einer Versammlung in Leipzig mit sozialdemokratischen Arbeitern über die politische Krise. Sie gaben allen Argumenten gegen die Politik der SPD recht, unterschieden sich hierin kaum von kommunistisch Gesinnten. Ich fragte den einen, warum sie nicht die Konsequenz zögen und sich von ihren Führern lösten. Die Antwort verblüffte mich. Unsere Führer werden ja doch wissen, was sie tun. Hier war der Schlüssel. Die Bindung an den Führer, die gleichzeitig bestehende Kritik seiner Politik nicht zur Aktion kommen ließ. Man begriff so den schweren Fehler, den man beging, wenn man den sozialdemokratischen Arbeiter durch Beschimpfen seines Führers zu gewinnen versuchte. Da er sich mit dem Führer identifizierte, konnte er dadurch nur abgestoßen werden. Zitat Ende. Die Schwäche der KPD, bedingt durch den Umstand, dass sie kaum Stützpunkte innerhalb der Betriebe hatte, da ihre Anhängerschaft hauptsächlich aus durch die Krise radikalisierten Arbeitslosen bestand, das verdeckte man durch prahlerischen Verweis auf die steigenden Mitgliedszahlen und Wahlergebnisse. Soweit ich weiß, 32, 33, so die letzten Reichstagswahlen, waren auch in der Zeit der Weimarer Republik so die besten Ergebnisse, die die KPD hatte. Zwischen der Regierung des Reichskanzlers Brüning zum Beispiel und eines künftigen eventuellen Reichskanzlers Hitler bestand laut der KPD kein Unterschied. Denn bereits Brüning regierte quasi diktatorisch, wie ich ja schon angedeutet habe, mittels Notverordnungen mit brutaler Repression durch eine militarisierte Polizei. Man vertraute stattdessen so auf den Gang der Geschichte, denn Hitler an der Macht würde später oder früher oder später eh kommen. Und der würde sich dann kompromittieren und darauf folgt dann zwangsläufig der Sieg der Kommunisten. Und die eigene Ohnmacht verdrängte man so, indem man sich nach außen eben besonders radikal gab und den an sich richtigen Gedanken dann immer wieder wiederholte, dass für Kommunisten zwischen parlamentarischer Demokratie und Faschismus ja kein Unterschied bestünde, da beides Formen der bürgerlichen Klassenherrschaft seien. Das stimmte, aber in der Situation war das einfach politisch vielleicht nicht ganz sinnvoll. Dass Sektierertum und Opportunismus sich gegenseitig bedingen und nahtlos ineinander übergreifen können, sollte sich dann nach der Machtübertragung bewahrheiten. Denn der Machtübertragung konnte dann die KPD wenig mehr als einen panischen Rückzug entgegensetzen und die gesamte Komintern war für Trotzki nach 1933 als revolutionäre Organisation hoffnungslos verloren, nicht mehr reformierbar. Das innere Regime, wie so Politik ausdiskutiert wurde innerhalb der Komintern, war nur dazu geeignet, Apparatschiks zu erziehen, die jede taktische Wendung ohne Widerrede mitmachten, aber keine Revolutionäre mit theoretischem Weitblick und praktischem Mut. Anstatt die Niederlage und ihre Gründe aufzuarbeiten, wurde panisch ein neuer Kurs dekretiert. Also jetzt wurde von Einheitsfront gesprochen und diese Einheit im Namen von Antifaschismus, diese sollte dadurch gesichert werden, dass man jetzt jede politische Kritik am Bündnispartner, also am sozialdemokratischen Bündnispartner, unterlässt. Von der einen Richtung Sozialfaschismus in Richtung antifaschistische Einheit konnte man sehr leicht eben rüberspringen. Und in Frankreich dann, ein Jahr später, zeigte sich sozusagen dann die Komintern von ihrer neuen Seite. am 6. Februar 1934 versuchten Faschisten in Frankreich das Parlament in Paris zu stürmen und scheiterten an der Polizei. Die Regierung trat dann zurück. Es gab dann eine Notstandsregierung und gleichzeitig kam es spontan zu gemeinsamen antifaschistischen Demonstrationen kommunistischer und sozialistischer Arbeiter. Und unter diesem Basisdruck entstand so auch offiziell eine Einheitsfront beider Parteien. Und aus dieser erwuchs schließlich der Gedanke einer Volksfront. Das heißt Bündnisse nicht nur der beiden Arbeiterparteien, sondern dann auch Bündnisse mit dem fortschrittlichen Teil, dem antifaschistischen Teil des Bürgertums, der kleinen Bürger. Denn jetzt hatte man gelernt, dass die faschistische Demagogie besonders gut unter dem Kleinbürgertum Anhänger findet. Und also, um das Kleinbürgertum für den Antifaschismus zu gewinnen, erweiterte man eben die Einheitsfront durch ein Bündnis mit den französischen Liberalen. Die revolutionäre Partei des Proletariats kann die Macht ohne die Unterstützung der kleinbürgerlichen Massen in Stadt und Land natürlich nicht erobern. Diese Aufgabe meinten die Kommunisten durch parlamentarische Schiebereien und Tricks zu lösen, ne, Wahlbündnisse mit den etablierten Führern der radikalen Partei, so hieß die liberale Partei in Frankreich damals. Für Trotzki war dies auch wieder problematisch, nämlich eine Kapitulation des Proletariats politisch durch Anpassung an die Vorurteile des Kleinbürgertums. Genau, denn nur ein Proletariat, das sozusagen Vertrauen in sein revolutionäres sozialistisches Programm hat, kann dann auch das Kleinbürgertum in diese Richtung führen. Das genaue Gegenteil von so einer Politik war eben diese neue Ausrichtung der Kommunisten, wo sie nun sich neu erfanden, nämlich als stolze französische Patrioten und Verteidiger der Demokratie. Genau, die Politik eben der KPF ging nie über den zaghaftesten Reformismus hinaus. Die Bildung von Arbeitermilizen zur antifaschistischen Selbstverteidigung lehnte man explizit ab, nämlich als Provokation, und setzte alles Vertrauen auf den Staat, auf den französischen Staat, den man dazu bewegen müsse, diese faschistischen Banden zu entwaffnen. Und den französischen Staat galt es ohnehin im Namen der Verteidigung der Sowjetunion zu unterstützen. Denn 1935 schlossen Frankreich und die Sowjetunion ein militärisches Bündnis gegen Deutschland. Die beständigen Aufrufe zu Streiks und Demonstrationen, die die Kommunisten die ganze Zeit erließen in dieser Zeit, wurden möglichst gleichzeitig beschränkt auf ökonomische Tagesforderungen. Denn wenn man zu radikal wäre, das würde den Bündnispartner, den liberalen Bündnispartner verschrecken. Es würde auch die Krise verschärfen und in der Krise können nur die Faschisten gewinnen. Wie in Deutschland vertraute man dann also fatalistisch auf den Gang der Geschehnisse und vertraute vor allem auf eine kommende Regierung, eine Volksfrontregierung. Diese kam dann auch 1936 an die Macht und erwies sich sofort als Bremse der Massenbewegung. Auf den Wahlerfolg nämlich antworteten die Arbeiter in Frankreich mit einer landesweiten Welle von Streiks und Fabrikbesetzungen, welche jedoch im Sande verlief. Die Führungsspitzen, also kommunistisch, sozialistisch und Gewerkschaftsspitzen, nutzten das Vertrauen, das ihnen ihre Basis entgegenbrachte, um die Streikbewegung zurück in den Rahmen von demokratischer Ordnung, von Recht und Gesetz zu führen. 1938 brach diese Regierung, die Volksfrontregierung, die man eben gerettet hatte, aber trotzdem zusammen. Und das neue Kabinett, aus dem die Sozialisten herausgedrängt wurden, also die Kommunisten waren nie in der Regierung, die haben immer nur die Regierung unterstützt. Die Regierung bestand also aus Liberalen und Sozialisten und 1938 bricht diese Regierung zusammen, Sozialisten werden rausgeschmissen. Die neue Regierung revidierte die paar Reformen, die man halt durchgesetzt hatte in der Volksfront und verschärfte die Repressionen gegen die Arbeiterschaft. Und die enttäuschten und erschöpften Anhänger der Sozialisten und Kommunisten, die jetzt mehrere Jahre Kampf durchgemacht hatten für nichts, die fügten sich dann diesem Schicksal. Und unter diesem Banner der Volksfront, Frankreich war kein Einzelfall in der Frage, sondern da bemühten sich die Stalinisten der ganzen Welt, jede spontane Regung der Massen mit aller Kraft in den Rahmen des bürgerlich-demokratischen Staates zu kanalisieren. 1933, dieses Jahr, bedeutete nicht nur für Trotzki einen Neuanfang, der eben seinen Kurs sozusagen ändert, insofern, dass er bis dahin versucht hat, die Kommentaren für seine Politik zu gewinnen und danach aber sagt, dass das nicht mehr möglich ist und stattdessen eine vierte Internationale nötig sei. Also so sah der Neuanfang 33 für Trotzki aus. Für die Marxisten der Frankfurter Schule galt es wiederum im Exil, den Marxismus als kritische Theorie gegen seine Liquidierung durch Stalinismus und Sozialdemokratie zu bewahren. Ihre Aufgabe sahen sie darin, dem grundlegenden Widerspruch des Kapitalismus, ne, ganz klassisch definiert zwischen industriellen Produktivkräften und bürgerlichen Produktionsverhältnissen, in all seinen Erscheinungsformen weiterhin nachzuspüren, um so einen Beitrag zum Verständnis einer Epoche zu leisten, in der sich die unterdrückten Menschenmassen lieber mit der sie unterdrückenden Kultur identifizierten, als sich von dieser zu befreien. Die Diagnose ihrer Epoche als die vom verfallenden Monopolkapitalismus oder Imperialismus als absterbender Kapitalismus, das teilten sie mit Trotzki und der orthodox-marxistischen Tradition. Aber unter dem Eindruck der Integration der Organisation der Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Staat trieben sie das weiter und fassten die Epoche nun in den Begriffen Staatskapitalismus und autoritärer Staat zusammen. Diese waren also für sie Produkte der Periode seit 1914. So, das fasst zusammen die Veränderungen, diese beiden Begriffe fassen zusammen, was so in der Zeit 1914 bis 1939 sich in der Welt getan hat. Erster Weltkrieg, Versuch der Weltrevolution, Scheitern, wirtschaftlicher Zusammenbruch von 1929, all das zeigte für die Frankfurter Schule eine Tendenz, eine globale Tendenz in Richtung, was sie eben Staatskapitalismus nannten oder wie Friedrich Pollock, eben einer von der Frankfurter Schule 1941, das definierte, nicht dadurch, dass irgendwie der Staat Eigentümer der aller Produktionsmittel im Land wird, sondern was sie nannten, war die Liquidierung der Zirkulationssphäre. Dies bedeutete für sie nicht unbedingt die Abschaffung von Kategorien wie Preis, Zins, Profit, ne, Zirkulationssphäre, sondern ihre bewusste Indienstnahme als Werkzeuge staatlicher Wirtschafts- und Sozialpolitik, welche die Umsetzung eines Plans zur Erreichung von Vollbeschäftigung zum Zweck hat. Der Staat schafft zahllose neue Behörden, um die verschiedenen Aspekte dieser Politik zu koordinieren. Die große Machtfülle, mit der dieser Staat dann ausgestattet ist, dient einzig und allein natürlich dann dazu, die Klassengesellschaft in ihrer Struktur so zu bewahren. Und dadurch spitzt sich aber natürlich das Problem Kapitalismus als ein politisches zu. Und das ist, was Pollock dann meint, wenn er vom Primat der Politik spricht. Weil alles hängt dann davon ab, unter der Kontrolle welcher Klasse dieser Staat steht. Der autoritäre Staat, dieser Begriff, muss als Produkt der Politik der Arbeiterbewegung selber begriffen werden. Die Verschmelzung der Arbeiterbürokratie mit der des jeweils eigenen Staates bedeutete, dass die Institutionen, die sich die Arbeiterklasse im jahrzehntelangen Kampf um ihre Befreiung geschaffen hatte, sich aus Instrumenten der Emanzipation zu Werkzeugen ihrer eigenen Unterdrückung verwandelten. Diese Organisationen wurden sich zum Selbstzweck. Unter dem allgemeinen gesellschaftlichen Druck wurde sie zum Racket, das in ständiger Konkurrenz mit anderen gesellschaftlichen Körperschaften um Macht und Einfluss, um Brocken vom Tisch der Herrschenden kämpft. Ohne die Niederlage des revolutionären Flügels innerhalb der Arbeiterbewegung ist der Übergang zur Massengesellschaft, zum autoritären Staat nicht begreifbar. Die Radikalen in der Zweiten Internationale vor dem Ersten Weltkrieg führten seit dem sogenannten Revisionismusstreit einen Kampf gegen eben diese reformistische Selbstgenügsamkeit. Aber sie scheiterten ja eben. In der organisierten Arbeiterbewegung steckte eben beides. Die Intention auf die Revolution und auf die Abschaffung des Lohnsystems versus die fügsame Unterordnung ins Getriebe der Produktion, um für diese Konformität mit höherem Lohn belohnt zu werden. Also so Begriffe wie autoritärer Staat und Staatskapitalismus. Das ist nicht einfach irgendwie so eine objektive Tendenz, die halt einfach so passiert, sondern die sind aufs Engste verbunden damit, mit sozusagen dieser subjektiven Komponente, nämlich dem Versuch einer revolutionären Bewegung, die sich dann selber transformiert in Stütze der Ordnung, die sie einst versucht hat zu stürzen. Die grundlegende, und so kommen wir auf das Problem sozusagen des subjektiven Faktors oder eben Massenpsychologie. Die grundlegende massenpsychologische Dynamik beim Faschismus ist eine ähnliche wie bei den großen bürgerlichen Revolutionen, wie zum Beispiel der Französischen Revolution, also die massenpsychologische Dynamik. Und das war übrigens nicht nur in Frankfurt, das ist nicht eine Erfindung der Frankfurter Schule, das war auch Trotzki bewusst. Er nannte den Faschismus mal eine reaktionäre Karikatur auf den Jakobinismus. Und was ist diese massenpsychologische Dynamik, die ich hier angesprochen habe? Es ist einfach die, verelendete Massen setzen sich unter der Losung von Gleichheit und Gerechtigkeit irgendwie in Bewegung, angetrieben vom dumpfen Drang, ihre Lage zu bessern. Aber diese Masse als Masse ist unfähig zur Selbstorganisation und Selbstbefreiung. Und stattdessen muss sie sich unter einem Führer zusammenschließen. Auf diesen Volkstribun projizieren sie ihren Wunderglauben, ihre Heilserwartung. Und der Führer vermittelt die Ansprüche der herrschenden Zivilisation an die Massen und zwingt sie auf die Befriedigung ihrer innersten Triebregungen zu verzichten und die Wut über diesen Verzicht nicht auf die sie unterdrückende Herrschaft, sondern auf sich selbst und Schwächere zu richten. So verinnerlichen die Massen die Tabus und Normen ihrer eigenen Unterdrückung. Doch während man in der Französischen Revolution und dem damit verbundenen Terror noch irgendwie einen fortschrittlichen historischen Zweck erkennen kann, so ist das natürlich beim modernen Antisemitismus und das damit verbundene Morden ist sich selbst Zweck. Ja? Also Robespierre und Hitler sind nicht, natürlich nicht dasselbe. Der Unterschied ist natürlich ein historischer, aber auf der Oberfläche erscheinen die erstmal recht ähnlich. Dies hängt damit zusammen, dass Geschichte beziehungsweise der Gang der Gesellschaft in ihrer Produktion und Reproduktion im Kapitalismus nicht rational verläuft. Denn in dem Moment, in dem die bürgerlichen Produktionsverhältnisse historisch obsolet werden, das heißt eine klassenlose Gesellschaft möglich wird, unterliegen die bürgerlichen Vermittlungsformen, Privateigentum, Ware, Wert, Geld, Tausch, einem Wandel. Das Potenzial einer höheren Gesellschaftsform, also einer klassenlosen Gesellschaft, drückt sich negativ in Zerfall und Krise der alten Lebensformen aus. Diese werden fetischisiert und verdinglicht. Während ihre Substanz zerfällt, wird die Form auf Kosten des Inhalts konserviert. Die verängstigten Individuen klammern sich sozusagen an ihre Ketten. Die kapitalistische Großindustrie, Konzentration und Zentralisation des Kapitals, macht solche Sachen wie das Ideal vom familiären Kleinbetrieb natürlich zunichte. Und die bürgerliche Familie zum Beispiel, also als ein Beispiel für so diese angesprochenen Vermittlungsformen, verliert natürlich so ihre Grundlage als ökonomische Einheit. Und die einzelnen Familienmitglieder erwerben die Möglichkeit, außerhalb von diesem familiären Zusammenhang den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die allgemeine Proletarisierung der Gesellschaft untergräbt die Rolle des Vaters als Brotverdiener. Ihm droht jederzeit der Abfall in die Arbeitslosigkeit. Seine Autorität im Haushalt erhält so die Form einer willkürlichen, austauschbaren Gewalt. Die Familie wird zum ersten Übungsplatz fürs Kind, sich Autorität schlechthin anzupassen. Der Triebkonflikt des Kindes wird nicht durch den Konflikt mit der konkreten Vaterfigur, durch Identifikation mit dem Vater aufgelöst, sondern von der Autorität der Familie bleibt nur noch die von jedem Inhalt entleerte abstrakte Form übrig. Das ist ein Faktor, wie so Bereitschaft im Individuum dann entsteht, sich mit jeder beliebigen Autorität zu identifizieren, vorausgesetzt, dass diese nur mächtig genug sei. Die Individuen und die Massen, die sie dann bilden, zu denen sie sich zusammenschließen, wissen um den Umstand, dass dieser gesellschaftliche Zustand sie um das Potenzial betrügt, frei vom Zwang des allgemeinen Triebverzichts zu sein. Die Zivilisation erzeugt die Barbarei, die Wut auf die Verhältnisse, in denen jeder auf seine Kosten kommen könnte und das doch nicht kann. Sie wissen, dass der Antisemitismus eine Lüge ist, dass ihr Führer sie systematisch belügt und manipuliert. Und dann ein Zitat von Adorno dazu, Zitat, dieser Widerspruch, also dass sie wissen, dass sie belogen werden, dieser Widerspruch schwächt ihre Gewalttätigkeit nicht, sondern steigert sie noch. Die, die nicht an ihre eigene Sache glauben können, suchen sich die Wahrheit ihres Evangeliums durch die Realität und die Unumkehrbarkeit ihrer Handlung stets auf neue zu beweisen. Zitat Ende. Ohne konkreten Ausweg aus dem Kapitalismus heraus müssen sich die Massen, also die Unmöglichkeit, aus den sie unterdrückenden Verhältnissen auszubrechen, sich selbst durch die Tat beweisen, sich sozusagen selbst ihre eigene Ohnmacht auch noch mal bestätigen. Nochmal Adorno. Zitat Anfang. So wenig wie die Menschen im Innersten wirklich glauben, dass die Juden der Teufel sind, glauben sie ganz an den Führer. sie identifizieren sich nicht mit ihm, sondern agieren diese Identifizierung, schauspielern ihre eigene Begeisterung und nehmen so an der Show des Führers teil. Durch diese Inszenierung erzielen sie ein Gleichgewicht zwischen ihren ständig mobilisierten Triebbedürfnissen und der historischen, geschichtlichen Stufe der Aufklärung, die sie erreicht haben und nicht beliebig zurücknehmen können. Wahrscheinlich ist es die Ahnung des fiktiven Charakters ihrer eigenen Massenpsychologie, was faschistische Massen so erbarmungslos und unansprechbar macht. Denn hielten sie nur eine Sekunde um der Vernunft willen inne, müsste die ganze Show zusammenbrechen und sie wären der Panik überlassen. Zitat erstmal Ende. Mit diesem Begriff vom autoritären Charakter, darauf läuft das jetzt hier ja alles hinaus, fand die Frankfurter Schule einen Begriff, der diese psychische Disposition der Massen, ihre Bereitschaft zur Unterordnung unter die bestehenden Verhältnisse adäquat zum Ausdruck brachte. So wird in Begriffen von subjektiver Dynamik, von Psychologie, in diesen Begriffen werden Veränderungen zusammengefasst, die tatsächlich objektiven historischen Bedingungen zuzuschreiben sind. Nochmal Adorno, es ist die Bereitschaft eines bestimmten Typs von Mensch, mechanisch-ideologische Muster zu übernehmen. Tickets, die antisemitische Slogans zwar beinhalten, aber nicht mehr von antisemitischen Reaktionen per se ausgelöst werden. Und dann weiter über eben diese Studie über den autoritären Charakter, sagt Adorno, es mag eine Funktion unserer Studie sein, auf die Grenzen psychologischer Determinanten für den modernen Menschen und ihre Ersetzung durch eine allmächtige soziale Anpassung hinzuweisen, die psychologisch gesehen regressiv ist und die dem Konzept der Verhaltenspsychologie vom Menschen als einem bloßen Bündel konditionierter Reflexe nahe kommt. Zitat Ende. Der Umstand, dass das Individuum bis in seine tiefsten psychologischen Regungen hinein ein Produkt dieser Gesellschaft ist, impliziert, dass natürlich diese Fähigkeit zur Grausamkeit, dieser Autoritarismus gesellschaftlich produziert ist. Das heißt, die objektiven Tendenzen der kapitalistischen Gesellschaft spiegeln sich im Individuum wider. Die Substanz des bürgerlichen Individuums, also des autonomen Individuums, wird liquidiert. Denn diese Individuen instrumentalisieren sich gewissermaßen selber. Sie verwandeln sich in Maschinen der Selbsterhaltung. Und so erhalten sie die Form auf Kosten der Substanz am Leben. Also sie sind weiterhin Individuen. Aber dieses bürgerliche Ideal von Autonomie und Ähnliches können sie natürlich objektiv nicht realisieren. Das macht Kapitalismus unmöglich. Und wie gehen sie damit um? Wie gehen sie mit diesem Konflikt zwischen sozusagen ihrer Subjektivität und den objektiven Verhältnissen um, indem sie sich mit den objektiven Verhältnissen identifizieren und sozusagen ihre Individualität durchstreichen? Im Zweiten Weltkrieg dann besiegte die globale antifaschistische Volksfront, die Anti-Hitler-Koalition aus Sowjetunion, USA und Großbritannien, das nationalsozialistische Deutschland. Die kommunistischen Parteien im Westen leisteten ihren Beitrag zum Sieg. In Europa waren sie führend am nationalen Widerstand gegen die deutschen Besatzer beteiligt. Und nach dem Krieg beteiligten sie sich in Frankreich und Italien an den Nachkriegsregierungen und gestalteten die demokratische wohlfahrtsstaatliche Ordnung in Europa entscheidend mit. In den USA selber leisteten die Kommunisten begeistert ihren Beitrag zum Aufbau der US-Kriegsmaschinerie. Jene Gewerkschaften, in denen die Kommunisten Einfluss hatten, hielten sich auch am striktesten an den No-Strike-Pledge, also das amerikanische Äquivalent für den Burgfrieden. Doch schon kurz nach dem Sieg über Deutschland, tragischerweise, zerbrach die Anti-Hitler-Koalition. Und Ost und West schimpften jeweils auf die andere Seite als Reinkarnation des alten Faschismus. Und das ist natürlich ein Muster, das sich sozusagen, oder das ist ein Werkzeug, das im Werkzeugkasten eines jeden guten Politikers heute drin ist. Egal in welcher Form, dass natürlich der politische Gegner Faschist ist. Also das fängt schon 1948 an, Harry Truman macht Präsidentschaftswahlkampf für die Demokratische Partei. Und es ist auch offensichtlich, dass der Gegner, ein Kandidat der Republikanischen Partei, Faschist ist. Und umgekehrt kann das auch. Und das ist ein altes Muster. Das ist nichts Neues. So, Nachkriegssituation noch ein bisschen was. Amerikanische Truppen fingen dann an, Nordkorea zu bombardieren und Frankreich schickte Truppen nach Indochina, um seine Kolonialherrschaft wiederherzustellen. Die Kommunisten im Westen mussten sich also wieder mal umorientieren. Trotzkis Warnung von 1935 sollte sich bewahrheiten. Zitat: Wollen wir den mit der Sowjetunion verbündeten Imperialismus nicht durch Klassenkampf schwächen, so heißt dies nichts anderes, als dass wir ihn durch Verankerung im Volksvertrauen stärken wollen. Was werden wir aber tun, wenn der durch das eigene Proletariat gestärkte Militarismus durch eine vollständig mögliche und natürliche Wendung seine Waffen gegen die Sowjetunion richtet? Sich damit zu trösten, dass wir ihm dann heftig entgegentreten werden, ist Wahnsinn. Die großen Volksmassen machen nicht so leicht kehrt. Die Macht, zu der man dem Militarismus verholfen hat, lässt sich nicht auf Wunsch zurückfordern. Also das war Trotzkis Warnung 1935 und die schien 46, 47 doch irgendwie sich zu bewahrheiten. Die Tendenz zur totalitären Herrschaft lebte auch nach dem Sieg über das NS-Deutschland fort. Die Kriegsgegner der Nazis waren unter den Bedingungen des totalen Krieges gezwungen, auf ihre Weise dieselben Aufgaben zu bewältigen, auf die der Nationalsozialismus Antworten versprach. Beispielsweise das altbekannte Problem von Vollbeschäftigung. Und im Krieg, diese totale Mobilisierung von Staat und Gesellschaft für den Krieg, war ein globales Phänomen. Das Resultat waren die bis an die Zähne bewaffneten Staatenblöcke des Kalten Krieges. Der gesellschaftliche Trend, also dieser objektive Trend, der den Nationalsozialismus als eine konkrete, beispielhafte Form hervorgebracht hatte, drückte natürlich der gesamten Gesellschaft seinen Stempel auf. Und das ist natürlich der rationale Kern für die Warnung, die man seit 1945 hört, dass bald der Nationalsozialismus wieder aufersteht. Denn natürlich diese ökonomischen und politischen Krisen, die kommen natürlich immer wieder. Es gibt Erschütterungen und jedes Mal taucht das Gespenst, das Alte, wieder auf. Oder wie Adorno ja sagt, so, dass ihn erfürchtet sich mehr vor dem Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als sozusagen die nationalsozialistische Bedrohung für die Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg. Adornos Vorträge nach 1945 nahmen diese Gefahr des Nachlebens als ihren Ausgangspunkt. Die objektiven Bedingungen sozusagen für den Faschismus bestanden irgendwie fort. Aber ihm ging es primär darum, den subjektiven Bedingungen dieser scheinbar unaufhaltsamen Tendenz Einhalt zu gebieten. Und diese schienen ihm unermesslich verkümmert zu sein. Adorno war überzeugt, dass nur ein reflektiertes Bewusstsein um die eigene subjektive Ohnmacht fähig sein könne, diese langfristig aufzuheben. Aber für die Studentenbewegung dann in den 60ern, so die sich als Schüler Adornos sahen, die sahen darin Resignation. Und sie verdrängten diese Warnungen Adornos, dass sie in ihrer aktionistischen Ungeduld dazu verdammt seien, all die Fehler vorheriger Generationen, also damals der 30er, nochmal zu wiederholen. Und ich schließe dann ab mit einem Zitat noch über Adorno und die Studentenbewegung von Gerd Köhnen, der so ein Buch eben über die Studentenbewegung mal geschrieben hat. Und es ist, denke ich, ganz adäquat, was er da geschrieben hat. Zitat: Adorno hatte schon recht, als er in einem Interview sagte, er habe doch nicht ahnen können, dass Leute seine Theorien mit Molotow-Cocktails verwirklichen wollten. Schließlich habe er niemals irgendetwas gesagt, was unmittelbar auf praktische Aktionen gezielt hätte. Aber das war ja das Problem. Eben damit versetzte er seine Schüler in eine schier unerträgliche Spannung. Wenn die bürgerliche Gesellschaft einer universalen Tendenz zum Faschismus unterlag, wie konnte der Imperativ, alles zu tun, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, auf ein paar vage defensive Erziehungs- und Aufklärungsmaßnahmen oder selbstgenügsame Anstrengungen des Begriffs reduziert werden. Zitat Ende. Ja, das reicht erstmal. Und wenn ihr Fragen oder wenn es euch gar nicht gefallen hat, dann sagt das bitte. Ja, so kann man die Diskussion dann eröffnen. Also meldet euch einfach und sagt, was ihr zu sagen habt. Grund, dass du beschrieben hast mit der Massenpsychologie oder Identifizierung für den Führer. Das heißt, es ist ja dann als allgemeines Phänomen zu begreifen. Das heißt, es ist nicht so, dass nur rechte Massen irgendwie so autoritären Drang haben, sondern auch linke Massen, so gesehen. Also, nochmal was gerade eben? Also rechte Massen haben also, was? Also es gibt quasi der Unterschied zwischen rechten Massen und linken Massen, also linker Massenpolitik oder rechter Massenpolitik oder wie auch immer. Mhm. Ist nicht ein Unterschied in den Massen selber. Mhm. Also, ne, sondern sie sind alle, haben alle autoritäre Bedürfnisse und identifizieren mit dem Führer. Was ist dann der Unterschied tatsächlich nur in der Führung oder wie war das so gesagt? So, also im Sinne von, die linken Massen dienen halt der Überwindung der Gesellschaft, weil sie die richtige Führung haben und die rechten. Ja, es hängt natürlich auch davon ab, wie diese Massen überhaupt organisiert werden. Die NSDAP war vollkommen auf Hitler zugeschnitten in ihrer Struktur. Also die war unmöglich ohne eben diese Führerfigur, die über alles überhöht wird. Das Problem eben dann sozusagen an der Politik der Linken in den 30ern war nicht, dass sie Massenpolitik betrieben hat, sondern dass sie eben durch ihre Politik die Massen als Massen verewigt hat. Ja? Du hast schon richtig gesagt. Am Ende ist vielleicht der Unterschied eben nur die Intention darauf, dass die Massen sich als Masse aufheben wollen. Ja? Also durch die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft, die sie zu Massen macht. Da gibt es kein Muster dafür, wie eine adäquate Politik unbedingt ausschaut, die in diese Richtung deutet. Was wir nur beurteilen können, ist, dass bisher das historische Resultat so ausgeschaut hat. Aber klar, es ist schon ein Unterschied. Ganz konkret fällt mir halt ein, Hitler und Mussolini mussten natürlich immer, und auch nicht nur die, aber die haben es natürlich extrem übertrieben, aber allgemein bürgerlich-demokratische Politik, der Führer macht immer auch diesen Appell an die Masse, dass er einen von ihnen sei, ne? Ein Mann aus dem Volk. Manche überzeichnen das ein bisschen, aber die Tendenz ist bei allen da. Und was mir immer auffällt, ist dann natürlich, dass sowas bei Lenin, Rosa Luxemburg und Trotzki nie der Fall war. Die haben sich nie vor die Massen hingestellt und gesagt, wir sind einer von euch. Ne? Sondern ne, Lenin hat ja ganz berühmt sehr streng unterschieden zwischen Intellektuellen und der Arbeiterklasse. Und dass der Zweck der Partei natürlich ist, eine adäquate Vermittlung zwischen diesen beiden Kategorien irgendwie herzustellen. Aber diese kann nicht stattfinden, indem sozusagen die Intellektuellen ihr intellektuelles Dasein verleugnen. Ja. Das ist ein Unterschied, würde ich jetzt sagen, dieser Massenpolitik. Aber wie gesagt, wirklich ein Muster gibt es nicht. Am Ende ist es so das Resultat. Das Resultat der Politik der Sozialdemokratie, der Sozialisten, der Kommunisten. Das Resultat war nicht die Überwindung dieser Gesellschaftsordnung, die immer das Potenzial hat für sozusagen reaktionäre Massenbewegungen, sondern die Verewigung dieses Zustandes auf ihre Art. Dabei haben sie manchmal auch sozusagen sich bei dem Werkzeugkasten des Gegners bedient. Sowohl die KPD in der Weimarer Republik, die versucht, nationalistischer zu sein als die NSDAP, als auch die französischen Kommunisten, die teilweise es mit ihrem Patriotismus so weit getrieben haben vom Zweiten Weltkrieg, dass die Sozialisten selber gesagt haben, Moment, chillt doch mal, wir sind doch noch irgendwie Arbeiterparteien. Ja, soweit erstmal. Ja. Ich wollte noch wissen, bezieht sich Adorno so sehr auf den Faschismus im Weltkrieg, also so Zitate wie, man muss alles tun, dass sich der Faschismus nicht wiederholt oder der Holocaust nicht wiederholt, ich weiß gar nicht. Dass sich Auschwitz nicht wiederholt. Dass sich Auschwitz nicht wiederholt. Oder auch die Möglichkeit, dass es nach Auschwitz kann man kein Gedicht mehr schreiben. Das sind ja eigentlich alles die Kapitalismus-inhärente Tendenzen. Wieso bezieht er das dann so explizit eben auf Faschismus oder Holocaust Auschwitz anstatt auf Kapitalismus in general? Das macht er ja. Ja, aber ich meine, diese also genau, ich würde auch sagen, das macht er, aber trotzdem nimmt das ja eine besondere Stellung ein. Mhm. Und wie würdest du das bewerten? Wieso hat man den Eindruck, oder wieso ist das eine besondere Stelle? Und wie würdest du das vermitteln, eben mit dem Allgemeinen, mit dem Kapitalismus? In Gänze. Weil ich meine, das sind ja schon auch irgendwie Sachen, die man theoretisch wahrscheinlich auch schon vor Faschismus hätte sagen können. Wurden vielleicht auch gemacht, aber halt anders. Und dann, ja, tritt eben Faschismus dagegen. Ja. Der sozusagen objektive Unterschied zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel einfach ist der, dass in der Zwischenzeit die Verwandlung des Proletariats aus einer Klasse, die als Klasse politisch gesellschaftlich organisiert, in einfach Masse, diese Auflösung von Klasse in Masse, findet statt zwischen den Kriegen und wird erfolgreich betrieben. Ja? Und so spitzen sich dann Tendenzen, die schon immer dieser Gesellschaftsordnung inhärent waren, spitzen sich auch dadurch durch den Beitrag der ehemals revolutionären Parteien hinzu. Das fängt ja schon im Ersten Weltkrieg an, im Sinne von, niemals wäre so ein gegenseitiges Völkermorden möglich gewesen, ohne die tatkräftige Unterstützung der Organisation, die jahrzehntelang vorher diese Klasse organisiert hatte für ihre Befreiung, um diese dann nicht für die Befreiung sozusagen in die Schlacht zu schicken, also in den Bürgerkrieg gegen die Kapitalisten, sondern in den Weltkrieg gegen andere Arbeiter anderer Nationalität. Autoritärer Staat, habe ich ja schon im Vortrag gesagt, und all das ist nicht denkbar ohne die tatkräftige Mitarbeit der Arbeiterklasse, vermittelt durch ihre Organisationen. Ansonsten. Das sind keine neuen Kategorien, sondern die verändern sich nur in Anbetracht dessen, dass es eben keine Klassengesellschaft gibt, sondern eine Massengesellschaft. Autoritärer Charakter, Massen ist das, was übrig bleibt, wenn die Partei des Proletariats liquidiert wird. Das ist, was übrig bleibt. So die Tendenz irgendwie autoritäre. Also zum Beispiel, wenn Marx über den 18. Brumaire des Louis Bonaparte, wo er die französischen Bauern irgendwie als diese Masse von Kartoffeln sieht, die sozusagen nur als Kartoffelsack zusammengeschlossen werden können unter der Führung des Kaisers, Louis Napoleon, dann deutet er ja Dynamiken an, die sich ein Jahrhundert später vollständig verwirklichen. Und der Unterschied ist eben der, wie gesagt, das ist, was übrig bleibt, wenn die Organisation der Klasse durchgestrichen wird. Das ist das, was an Individuen übrig bleibt. Weil sie sich noch vorher unabhängig vom Staat organisiert hat und nun integriert wird in den Staat. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Das andere ist natürlich wichtig, der Rückfall in die Barbarei hat schon stattgefunden. Also das sagt Adorno auch. Er sagt so, ihr müsst uns nicht, die Warnungen vor der Barbarei sind völlig egal. Es hat schon stattgefunden, ihr könnt nichts Schlimmeres mehr schaffen. Mit Faschismus oder generell? Mit Auschwitz. Mit Auschwitz. Die industrialisierte Ermordung von Menschen. Das ist so das höchste, also Selbstzweck das Selbstzweckhafte, ne, haftet ja der kapitalistischen Produktionsweise allgemein an. Und hier Rationalität und Irrationalität dieser Produktionsweise wird wirklich auf die Spitze getrieben in Auschwitz. Ne, industrialisierte, rationale Organisierung, für welchen Zweck? Zur Ermordung möglichst großer Menschenmassen. Es gibt noch einen Haufen anderer Phänomene, die, also ne, Adorno sagt auch, die Erfindung der Atombombe gehört in denselben historischen Zusammenhang wie Auschwitz. Das ist natürlich nicht identisch damit, der setzt das nicht in gleich, aber das ist derselbe Zusammenhang, der historische. Ja. Ich wollte nur darauf hinaus. Ja, wir können. Ja, also es ist nur eine Frage, weil das kann natürlich so gelesen werden, als wenn dann alles, was es zu tun gibt, eben. Ich glaube, die Frage bedeutet mehr oder weniger, was dieses alles, was zu tun ist, um das zu verhindern. Die einfache Antwort wäre natürlich proletarische Weltrevolution, ne? Aber das ist ja jetzt auch schwierig. Ne? Kapitalismus, also das, da haben wir auch das Horkheimer Zitat, ne? Wer vom Kapitalismus nicht reden will, der soll vom Faschismus schweigen. Also das ist ja eine Binsenweisheit heute irgendwie für Linke meistens. Irgendwie geht es darum, doch Kapitalismus abzuschaffen. Ja, wie macht man das? Ne? Und historisch ist der Kampf gegen Faschismus eben eine Form, in der eben sozusagen die Aufgabe von Weltrevolution beziehungsweise allgemein von von Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise. Antifaschismus war eine Form in den 30ern, 40ern, wie zum Beispiel die kommunistischen Genossen haben in den 30ern und 40ern gesagt, ja, Kapitalismus werden wir schon noch irgendwann überwinden. Aber daran können wir jetzt nicht denken, weil die Gefahr ist viel größer faschistisch. Faschismus ist die größere Gefahr gerade. Historisch war das ja eben umgekehrt, dass man das nicht, dass man das eine als Ausrede benutzt hat. Und das Problem ist, dass das dann selbst nicht funktioniert hat. Also selbst der Anspruch, Faschismus irgendwie zu verhindern, hat in Frankreich, Spanien und so weiter ja nicht den Faschismus verhindert. In Spanien gewinnt Franco, Frankreich ist 5-6 Jahre lang deutsch besetzt und danach ist es ja immer noch Kapitalismus. Ja. Aber vielleicht gehen wir mal ein bisschen weiter in der Diskussion, weiß nicht. Ja, machen wir mal, bitte. Ich hatte auch eine Frage zu einem Adorno-Zitat, zu dem irgendwie das Adorno, ich habe das nicht gehört, aber das Adorno mehr, also eine andere Weise, wenn die Frage gesehen hat, in Faschismus in Demokratie statt Faschismus als Gefahr für Demokratie. Ja. Oder? Und ich frage mich, also, ob du das noch ein bisschen so ausführen könntest, wie er das so gemeint hat und ob sich das auf irgendeine Weise, also in den heutigen Zeitraum, irgendwie übersetzen lässt oder ob das was spezifisch war für die Zeit, in der Adorno noch gelebt hat. Ja, also das ist, glaube ich, in Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Eine Rede, 59, glaube ich, gehalten. Genau, ihm macht das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie, das ist, was ihn interessiert. Und nicht sozusagen die Gefahr für die Demokratie durch offen neonazistische Organisationen. Also er differenziert sozusagen, salopp gesagt, in diesen 2-3 Sätzen da in dieser Rede sagt er einfach, es geht mir sozusagen um die Mitte der Gesellschaft und nicht um ein paar ewig gestrige Dullis, die halt weiterhin den Eid auf den Führer abhalten. So, ne? Weil, worum es da eben geht, wie gesagt, so diese ganzen Tendenzen, autoritäre Organisation von Massen, politische Organisation, ist dieser Gesellschaft erstmal inhärent. Und die Potenziale dafür werden nicht von außen reingetragen, ne, in diese Gesellschaft, sondern die sind dieser inhärent. Und das verkompliziert natürlich die Sache außerordentlich, weil wenn das Problem irgendwelche randständigen politischen Figuren wären, mit denen kommt man ja ganz leicht irgendwie, mit denen kann man ganz leicht umgehen. Aber wenn sozusagen die Tendenz zur Vernichtungswut und so weiter und so fort, das Freund-Feind-Schema und ähnliches, was für Adorno und Horkheimer sozusagen genau die Form von Politik ist, die im Keim irgendwie schon strukturell irgendwie schon auf Antisemitismus hinausläuft. Also wenn wir schon beim Freund-Feind-Schema sind, das ist natürlich, gehört zum Handwerkszeug eines jeden demokratischen Politikers. Ja. Oder halt natürlich, also das einfachste Beispiel ist jetzt natürlich, also die AfD muss ja nicht regieren, damit Leute abgeschoben werden. Ja. Das kriegt... Ja, man braucht die AfD nicht in der Regierung für verschärfte Abschiebemaßnahmen. Ja, das besorgt, dieses Geschäft besorgen Grüne, Sozialdemokraten und sogar Linkspartei. In Thüringen regieren die ja noch. Das Geschäft besorgen die ja auch ganz gut. Auch Ertüchtigung der Bundeswehr, all diese Sachen. Genau, da braucht man keine AfD dafür in Regierungsverantwortung. Ja, ich habe jetzt weniger Fragen als viel mehr, vielleicht noch Ergänzungen, aber vielleicht wirft das ja noch so ein paar Fragen auf. Und zwar, du hast so die Krise des Marxismus angesprochen, hätte ich vielleicht noch gesagt, dass der Faschismus ja als solcher eine, ja, als eine Bewegung aufgetreten ist, die man vorher nicht kannte, die keine Geschichte hatte. Mhm. Und damit unmittelbar verknüpft ist eben mit der Geschichte der Sozialdemokratie, mit der Linken als solcher. Vielleicht sogar so ein bisschen als Gradmesser dafür. Und das andere ist halt auch, du hast diesen Übergang angesprochen vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg, also diesen Wandel von Klasse zu Masse. Und es gibt so ein Buch von Sebastian Hartmann, die deutsche Revolution, wo er so die These aufstellt, dass sich das schon vor dem Ersten Weltkrieg abgezeichnet hat, dass die Sozialdemokratie, die SPD, sich verstanden hat als so Anwärterin des Kaiserreichs, des Staates. Und dass dieser Anspruch einer innerpolitischen Neugestaltung dann nach Bismarck, zwar nicht mit Worten, aber heimlich, sagt er dann, abgeflaut ist. Mhm. Also dass da so eine gewisse Integration stattgefunden hat. Und dann spätestens mit 1914 und den darauf folgenden 4 Jahren Erster Weltkrieg offen zutage getreten ist. Sprich ein Interesse an einer Erhaltung sozusagen der Verhältnisse, wie sie bestehen. Auch mit dem Gedanken dahin, das fand ich eigentlich sehr spannend, dass ein Eintritt in die, du hast ja die Kriegs-, also den 4. August angesprochen, dass so ein Eintritt in die, in den Ersten Weltkrieg als Krieg von Massen gegeneinander nur noch mal diesen Posten der Sozialdemokratie sozusagen mit verstärkt oder mit manifestiert als der Massenpartei, die sie war. Über die Massen ließ sich nicht hinweggehen oder hinwegschauen. Also der Dreh- und Angelpunkt waren sozusagen die Massen. Und da würde mich vielleicht noch irgendwie so interessieren, wie du das siehst, ist dann, und das, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ist dann vielleicht dieses Ausbleiben der Revolution, der Novemberrevolution, oder was heißt Ausbleiben, aber das Ausbleiben des Sieges der radikalen Kräfte, namentlich der KPD, ja, der Sieg der Konterrevolution, Ebert Scheidemann, ist das damit irgendwie verquickt, sozusagen, mit dieser ganzen Gemengelage, die wir jetzt schon gesprochen haben, Faschismus, Antifaschismus und das, was dann, wie der Stalinismus versucht, dann das zu verrationalisieren, sozusagen. Weniger als so eine neu aufgekommene Theorie, als vielmehr so ein pragmatischer Umgang mit dem Scheitern der Revolution. Und zu sagen, okay, das war schon immer irgendwie in der MSPD oder in der Sozialdemokratie angelegt, oder ist das wirklich irgendwie was genuin Neues, was so mit dem Scheitern der Revolution aufgetaucht ist. Ja, ich glaube, ich habe es im Vortrag in einem Satz versucht zusammenzufassen, dass eben in der Vorkriegssozialdemokratie oder allgemein in der Arbeiterbewegung, sagen wir mal, bis an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie beides gesteckt hat. Nicht nur in der Vorkriegssozialdemokratie, ich erinnere mich gerade, so diese Rede, diese eine auf den ersten Blick rein politökonomische Rede, die Marx 1865 oder 66 über Lohnpreis und Profit stellt, das ist auf den ersten Blick irgendwie so eine langweilige politökonomische Abhandlung über diese drei Kategorien. Aber was da natürlich drinsteckt, ist eine Erinnerung von Marx an so die Gewerkschafter, vor denen er das, die englischen Gewerkschafter, vor denen er das vorträgt. Ihr wollt irgendwie einen gerechteren Lohn, aber es muss euch darauf ankommen, Abschaffung des Lohnsystems, Abschaffung der Lohnarbeit. Und das ist, wie gesagt, das ist, das hat sich historisch erst so entschieden, dass die eine Seite sich sozusagen durchgesetzt hat. Nämlich die, die diese Verhältnisse beibehalten will und so gut es geht irgendwie verbessern möchte für sich. Aber das ging nicht automatisch so. Deshalb, das ist mir das Wichtige. Da ist kein Automatismus drin. Und das ist mir wichtig gewesen, weil so manchmal kann man die Frankfurter Schule zum Beispiel so lesen, dass halt der Weg in den autoritären Staat ist ein geradliniger. Erscheint es. Aber es ist es ja nicht. Und wenn man genau hinguckt, dann sagen das Horkheimer, Adorno und so weiter nicht. Sondern dass es ein Konflikt ist, der historisch aber gelöst wurde. Gelöst werden musste, aktiv gelöst werden musste. Und sich dann so in die eine Richtung aufgelöst hat. Mehr habe ich da erstmal nicht wirklich zu sagen. Wieso? Ich glaube, ich habe sogar zwei Fragen. Aber die eine kommt daran an, also wenn jetzt über heutige Faschismus reden, findest du, der Begriff lässt sich denn überhaupt anwenden, wenn jetzt irgendwie alle Parteien irgendwie postfaschistisch sind, insofern, dass sie illiberal sind, zum Beispiel? Also, wenn man jetzt das als Definition von Faschismus nimmt, oder ob man als Faschismus die Definition nehmen müsste, dass sie halt wirklich die Antwort ist auf eine Krise erzeugt durch eine linke Bewegung. Konterrevolution, die Notwendigkeit macht, dass das Kapital sich hinter den Faschismus stellt und so weiter. Was in dem Fall, also so erkläre ich mir das dann oft, wenn ich denke, gut, ist die AfD faschistisch? Sicherlich gibt es da einzelne Leute mit völkischem faschistischem Gedankengut. Würden sie eine faschistische Regierung starten? Ich glaube nicht. Und das ist dann immer so meine Herleitung, wieso ich das nicht glaube zum Beispiel, weil es quasi diese Krise nicht gibt, diese existenziellen. Ja, ich würde nochmal die Definition rausholen, die Trotzki da dafür benutzt, weil die ist da ganz nützlich. Das eine ist, irgendwie im Kapitalismus wird natürlich autoritär regiert. Leute werden in Gefängnisse geschmissen, Leute werden erschossen. Ne? Oder nur die Knochen gebrochen. Das ist nichts Neues. Das findet statt seit spätestens, sagen wir mal, 1848, Junischlacht, zieht sich so weiter, Pariser Kommune und so weiter. Also Arbeiter und Sozialisten und sonst was werden verfolgt, erschossen, in Gefängnisse gesteckt. Das ist erstmal Alltag. Ne? Faschismus für Trotzki ist was ganz Besonderes nochmal. Es ist eine Massenbewegung, die sich im Zuge irgendwie einer wirtschaftlichen oder politischen Krise organisiert, sich rekrutiert aus den sozusagen den Mittelstandsschichten und den Schichten, die in dieser Krise arbeitslos werden, auch kriminelle Elemente und manchmal ein ganz kleiner Prozentsatz auch einst irgendwie sozialdemokratisch oder kommunistisch organisierte Arbeiter. Und da geht es dann nicht darum, mit welcher Ideologie die dann hantieren. Also egal, ob in Italien oder in Deutschland erstmal. In Italien, Mussolini hat ja nicht gegen Juden gehetzt. Ne? Das ist ein Unterschied. Ein Unterschied zwischen Hitler und Mussolini. Aber erstmal in der Essenz sozusagen praktisch politisch, was bedeutet der Sieg, der politische Sieg des Faschismus, die Umsetzung seines Programms, egal was dann so ideologisch drum herum geredet wird. Die Essenz ist erstmal die Zerschlagung von all den Organisationen, die sich die Arbeiterklasse jahrzehntelang irgendwie geschaffen hatte. Gewerkschaften, Parteien und alles mögliche an Zivilgesellschaft, die irgendwie unabhängig vom Staat organisiert wurde. Also die Mussolinis Jungs sind durch die Dörfer und Städte gezogen und was haben sie dann immer gemacht? Sie haben irgendwie die lokale sozialistische Parteizeitung, die Druckerei kaputtgeschlagen, haben irgendwie den sozialistischen Stadtrat totgeprügelt, haben das Gewerkschaftshaus in Brand gesetzt und sowas. Das war erstmal auch, was die Nazis gemacht haben 1933, 1934. Und danach, nachdem sozusagen diese Arbeit getan ist, findet eine Integration statt des Faschismus selber in den Staat. In Deutschland fand das statt über den Röhmputsch, also dass man die SA politisch ausgeschaltet hat. In Mussolinis Italien findet das so über mehrere Jahre statt, zwischen 1922 und 1926, dass also die Jungs, die ganz gut darin waren, Leute tot zu prügeln, mit denen kann man natürlich einen Staat nicht regieren. Das heißt, man muss sich irgendwie mit den alten Eliten natürlich einen Deal machen. Also Hitler hat ja auch die SA vor allem deshalb ausgeschaltet, weil sie der Reichswehrführung unbequem wurde. Da hat man so eine zweite Armee neben der Reichswehr. Was sollen wir damit machen? Also entweder Hitler, schaltest du die SA aus oder wir arbeiten nicht zusammen bezüglich deinen Großmachtansprüchen, die wir ja teilen. Weil sie die Industrie verstaatlichen. Ja, die SA hat natürlich immer noch irgendwie so dumpf, irgendwie antikapitalistisch vor sich hergeredet. Irgendwie, wo bleibt denn jetzt die nationale Revolution? Genau. Aber danach, so das Regime danach unter Mussolini und Hitler war erstmal dann Repression, die nicht qualitativ erstmal neu war. Bei Nationalsozialismus kommt dann erst natürlich die antisemitische Komponente dazu, die eine solche mörderische Dynamik annimmt, die es in Italien nicht gegeben hat. Ja. Und heute, ganz konkret AfD, oder also der Faschismus für Trotzki ist eben diese Massenbewegung paramilitärisch organisiert. Und egal wie bösartig die AfD vor sich herhetzt, sehe ich kein Äquivalent zu den Schwarzhemden eines Mussolinis oder einer Sturmabteilung eines Hitlers. Das sehe ich einfach nicht. Das ist am Ende des Tages, was der durchschnittliche AfD-Wähler dann macht, ist sein Kreuzchen machen und mehr auch nicht. Und dann wird halt reaktionäre Politik gemacht, die sich aber qualitativ aus meiner Sicht nicht unbedingt unterscheidet, weil es auch einfach nicht dieses komische Ding namens organisierte Sozialdemokratie, wie das ja in der Weimarer Republik war, gibt es einfach nicht im Sinne von, das war ja immer noch so ein Zwischending im Sinne von, so klar, die SPD hatte schon längst der Revolution abgeschworen in der Weimarer Republik, aber so im Zuge einfach der Wirtschaftskrise ist das immer noch eine Blockade einfach für das vernünftige Funktionieren kapitalistischer Wirtschaft, dass man irgendwie immer noch so eine Gewerkschaftsbewegung hat, die irgendwie noch so organisiert ist, wie sie da organisiert war in der Weimarer Republik. Und das muss weg. Das musste weg, ansonsten konnte man in Deutschland einfach nicht mehr vernünftig wirtschaften, auf kapitalistischer Grundlage. Und das wurde dann gemacht. Und die Gewerkschaften, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut werden in Westdeutschland, das ist ja nicht mehr das, was davor gegeben hat. Oder auch die Partei, wie sie organisiert wurde, die SPD. Ja, also da kann ich einen Blick so in die Autobiografie von Willy Brandt empfehlen, der dann sagt so, uns war allen klar nach 1945, dass man nicht mehr sozialistisch turnen oder sozialistisch wandern gehen kann. Also dieses ganze Vereinswesen, das man vor 1933 in Deutschland hatte, das war ja ein Faktor irgendwie, dass man Leute irgendwie als Arbeiter immer noch organisiert hat. Nach 1945 organisiert die SPD Leute eigentlich nicht mehr irgendwie als Arbeiter, sondern als Volkspartei natürlich. Also deshalb besteht kein Bedarf dafür, irgendwie diesen Laden zu verwalten, für so etwas auch ziemlich ziemlich kostspieliges. Also die meisten Großindustriellen in der Weimarer Republik haben nicht auf Hitler erstmal gesetzt. Der war denen zu demagogisch. Ne? Erst als es sonst keine Option mehr gab, hat man ihm dann die Macht übertragen, ganz legal. Auch wichtig. Und hat dieses Chaos, das bedeutet ja auch erstmal Chaos, so eine faschistische Machtübernahme. In Italien war das erstmal ein langer Bürgerkrieg. In Deutschland musste man auch erstmal ein Jahr lang einfach für Chaos im ganzen Land. Und danach muss man das natürlich integrieren, habe ich ja gerade gesagt. Röhmputsch oder halt Mussolini mit seinen Squadristi. Genau, dafür besteht heute einfach kein Bedarf. Ja. Ich habe genau dazu eine Nachfrage. Kannst du da die Definition noch mal ein bisschen erläutern? Weil, vielleicht ist es auch das, aber irgendwie lässt mich das ein bisschen unzufrieden zurück, einfach zu sagen, es gibt Faschismus zeichnet sich dadurch aus, dass es irgendwie Macht ergreifen will und paramilitärisch und irgendwie auch sozial organisiert ist. Mhm. Ja, das Paramilitär ist schon wichtig. Kannst du noch mal was über die Motive sagen des Faschismus? Also was ist die Vorstellung von Faschisten irgendwie? Okay, was ist das Ziel? Ja, also das Ziel ist meistens immer irgendwie, also ideologisch ist es halt immer, man muss sich da eigentlich nicht so viel Zeit darauf verschwenden, irgendwie sich anzugucken, aus welchen verschiedenen ideologischen Mischmasch sich zum Beispiel Mussolini sich seine Ideologie zusammengebraut hat. Obwohl Mussolini da auf einer intellektuellen Ebene natürlich interessanter ist, weil er halt vor dem Ersten Weltkrieg noch aktiver Marxist war, Sozialist. Es ist wirklich irrelevant, finde ich, was so Faschisten glauben, historisch geglaubt haben. Das ist ein Gemisch aus allen möglichen nationalistischen, rassistischen, antisemitischen, sonstigen Sachen. Das ist wirklich für Trotzki nicht so relevant, zumindest für ihn. Ja. Ja. Weil gerade dieses paramilitärische, also diese wichtige Unterscheidungsform, das ist mir persönlich neu, ich kann es nachvollziehen, das gibt schon Sinn, aber dann kann man ja auch sagen, was ist denn, wenn die AfD jetzt eine paramilitärische Organisation hätte? Würde das sie zu Faschisten machen? Womöglich. Gibt's aber nicht. Also deshalb so. Wie sage ich das? Wie bringe ich das auf den Punkt? Das Wichtige ist ja, also Adorno zum Beispiel hier, es gibt einen Vortrag von ihm zum Beispiel über die Freudsche Psychoanalyse und die Muster faschistischer Propaganda. Und da geht er einfach nur sehr allgemein darauf ein, was faschistische Propaganda, wie so der Redner, der Demagoge, der faschistische Demagoge, wie er sich einfach diese autoritäre Charakterdisposition bewusst, rational für seine Zwecke einsetzt. Ne? Nämlich für die Zwecke sozusagen künstlich in den Individuen, die er halt beschallt, eine Regression durchzusetzen auf individuell-psychologischer Ebene. Und da sagt Adorno auch so, der muss da nicht ein großer Künstler sein dafür, sondern die Menschen sind schon durch die Massenkultur so darauf gepolt, auf sozusagen ne, Advertisement, Sloganeering und sowas. Die haben das schon, die sind da schon darauf gepolt. Und da muss der Faschist muss nicht irgendwie Freud gelesen haben, um das zu verstehen, sondern dadurch, dass er einfach eben wirklich auch ein Mann aus dem Volk sozusagen ist, der dem Volk nach dem Munde nachredet, wenn man so will, induziert er eben diese Regression bereits bei den Leuten. Aber am Ende sagt auch Adorno so, das ist die psychologische Dynamik, die da stattfindet, die habe ich euch jetzt in dieser Rede, in diesem Vortrag erklärt. Aber das ist nur das psychologische Gegenstück für eine objektive ökonomische Entwicklung und vor allem die Interessen, die politischen Interessen sind am Ende einfach die von bereits herrschenden Eliten, die den Faschismus vorschicken als Werkzeug. Also Adorno ist da reduktionistisch. Faschismus ist einfach nur dazu da, irgendwie diese Gesellschaftsordnung in Gang zu halten. Sie benutzt dafür ganz andere Mittel, als es so im Alltag eigentlich passiert. Aber tendenziell sehe ich da keine große Divergenz zwischen Adorno und Trotzki. Der einzige Unterschied liegt darin, was sie machen. Trotzki versucht verzweifelt bis zu seiner Ermordung irgendwie Politik zu machen. Und Adorno war nie Politiker. Ne? Ist klar. Und kein Revolutionär. Er ist aber trotzdem wichtig, weil er halt die Frankfurter Schule auf, sozusagen, man könnte sagen, die Frankfurter Schule reflektiert auf die Epoche, in der eben was passiert, nachdem der Rückfall in die Barbarei stattgefunden hat, den Trotzki noch versucht zu verhindern. Und nicht nur Trotzki allein, sondern andere Revolutionäre auch. Ja, Henning. Ja, also man könnte jetzt natürlich irgendwie positiv so ausfinden, was Faschismus irgendwie genau bedeutet. Also es gibt ja auch so Stimmen, die sagen, im Faschismus wohnt was Revolutionäres inne, als es darum geht, einen neuen Menschen zu kreieren. Über den Krieg auch. Also den Menschen durch den Feuertaufe zu jagen, als es ja dann in neuer Form, erhabener Form, mit Abwerfen alles menschlichen Ballastes dann herausgeht. Und dann eben auch gut darin ist, gegen all diesen Ballast zu wettern, ja, der ihm irgendwie fremd erscheint, im Volkskörper oder was auch immer. Ja. Und dann fand ich die Frage von Nesan eigentlich so spannend, inwiefern Faschismus irgendwie liberal oder antiliberal ist und dazwischen pendelt. Und es gibt ja auch Schriften von Marcuse darüber, dass er sagt, der Faschismus als solcher, selbst wenn er sich antiliberal gibt, ist er, und das geht ja mit dir einher, ist in gewisser Weise ein notwendiger Fluchtpunkt, um sich selbst erneut zu zementieren. Ja. Und weshalb, und das würde ich sagen, dass, da würde ich nochmal eine Emphase auf Trotzki legen, weil es die organisierte Arbeiterbewegung gibt mit dem erklärten Ziel der Überwindung dieses Systems. Und das gilt es zu zerschlagen. Es ist weniger, dass diese Paramilitärs für sich stehen. Mhm. Auch die KPD hatte, ja, auch ja, die SPD hatte Paramilitär. Das ist gar nicht das Ding. Und die haben auch blutige Straßenkämpfe geführt. Das Demagogische ist eben das Wichtige. Also irgendwie die antikapitalistische Demagogie, die natürlich in der jetzt wird es dumm, aber das waren Nationalsozialisten. Ja, also jetzt mal abseits von irgendwas, was heute sich daraus Leute drehen, ist klar, so auf der Straße, wenn man so will, hat dann halt ein SA-Mann schon irgendwie einem Sozialdemokraten gesagt, hey, wir wollen doch auch Sozialismus. Nur nationalen Sozialismus. Ne? Und also es ist schon so, ja, also ne, so in den Elemente des Antisemitismus, das Kapitel von Adorno, Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung. Da geht es ja auch darum, wie irgendwie Antisemitismus so eine Struktur bietet, in der so Triebregungen, die irgendwie von dieser herrschenden Zivilisation verpönt sind, können so kontrolliert abgelassen werden. Ne? Das kontrollierte Brechen von Tabus der herrschenden Zivilisation. Ne? Ganz einfach, wenn dem Juden natürlich dann alles Mögliche zum Beispiel an sexueller Verwerflichkeit vorgeworfen wird, dann ist es ja offensichtlich, dass das überhaupt nichts mit den konkreten Juden und ihrer Rolle irgendwie in bestimmten Gesellschaften zu tun hat, sondern mit den unterdrückten Bedürfnissen, die irgendwie Leute haben und die sie nur ausdrücken können, indem sie sie auf ein Objekt, das sie dann auch zur vernichtenden Tat schreiten, projizieren. Oder wie es, da gibt es auch sowas in den Elementen des Antisemitismus irgendwie, war das, um das Unpassende auszurotten, darf herzhaft geschnüffelt werden. Ne? Also so der Geruch und Nasen und sowas ist so etwas, was halt sozusagen noch den zivilisierten Menschen daran erinnert, dass er doch Naturprodukt ist. Und das muss irgendwie natürlich ausgerottet werden. Und diesen Triebregungen nachzukommen in kontrollierter Weise, also nicht für die herrschende Zivilisation gefährlicherweise. Das ermöglicht sowas wie Antisemitismus. Oder auch im Sinne von, also da gibt es sowas eben bei Adorno, Horkheimer und Pollock so zu diesen Fragen von eben kontrolliertes Freigeben von bestimmten Tabus. Da war es mit jetzt fällt es mir nicht mehr ein, aber also da hängt schon was, also das unterscheidet natürlich den Nationalsozialismus von normaler reaktionärer Politik, dass hier sozusagen die Rebellion gegen die Zivilisation kann kanalisiert werden in die Reproduktion dieser Zivilisation. Ja, irgendwie so. Ja, komm. Ich suche es jetzt auch mal raus. Sonst also ich? Ja, ich glaube. Ich glaube, sonst meldet sich. Dann erstmal Terry, bitte. Ja, genau, weil du hast ja dein Teaching jetzt ja eigentlich mit den 60ern aufgehört. Mhm. Und auch, ne, mit auch so dieser These, dass ja irgendwie auch so eine neue Form von Ohnmacht in die Welt getreten ist. Und dann auch so ein bisschen, um diesen Bruch zu markieren, trotzdem vielleicht zu den 30ern. Wir erleben ja aber gerade doch wieder eine Zeit, wo die Linke sehr, sehr gerne sich so irgendwelchen historischen Vergleichen back to the 20er und 30er Jahre irgendwie bedient. Was vielleicht irgendwie auch so, ne, daran liegt, dass wir vielleicht im Jahr einfach 2024 sind und die Leute irgendwie denken, sie müssen jetzt einen Podcast, wir sind in den 29ern und so, machen. Aber gleichzeitig, genau, gibt es ja gerade wirklich auch wieder so, ne, dieser Begriff Antifaschismus, der die Linke gerade irgendwie dominiert. Und die Linke, die denkt, Antifaschismus ist gerade das absolut Notwendige, was zu tun ist. Und ich würde dich nochmal fragen, warum denkst du, dass vor allem dieser Begriff des Antifaschismus, und das hast du ja am Anfang auch in der Introduction irgendwie ganz gut aufgemacht, dass dieser Begriff irgendwie heute eine andere Art auf der Beliebigkeit bekommen hat. Und so, warum denkst du, dass die Linke von diesem Begriff nicht so richtig loskommt oder auch irgendwie ihn immer wieder zum Gebot der Stunde bringt? Oder warum sie vor allem nur eine Kontinuität sieht von unserem heutigen Moment zu den 33ern vor 100 Jahren und keine Diskontinuität oder einen Bruch, den du ja irgendwie mit den 60ern auch markieren würdest. Ne? Weil die, also wenn wir das Urteil als Platypus irgendwie über die Linke fällen, dass sie tot ist, dann sagen wir ja damit auch, dass sie sonst nichts zu bieten hat als das, was sowieso irgendwie in Politik und Gesellschaft so stattfindet. Ja? Und wie ich ja angedeutet habe, eigentlich nach 45 gehört Antifaschismus eigentlich auch zum Handwerkszeug einfach normaler Politik. Ja? Im Sinne von, dass der politische Gegner Faschist ist. Auf weltpolitischer Ebene, im Kalten Krieg, entweder ist der Osten irgendwie so rotfaschistisch oder der Westen ist irgendwie imperialistisch, kapitalistisch und faschistisch. Und weil die Linke, so dadurch, dass die Linke einfach nur das nachäfft, was eh schon stattfindet an Politik, davon immer wieder mitgezogen wird, das ist eigentlich so der Nachweis, dass sie irgendwie tot ist, dass sie nichts anderes zu bieten hat als das. Also wie, ne, Antifaschismus, die Gefahr vor Faschismus gehört einfach, also das Angstmachen, dass irgendwie eine Bedrohung bevorsteht, in irgendeiner Form und Weise, gehört einfach zum Handwerkszeug bürgerlicher Politik. Ja? Also diese Regierung zum Beispiel, diese demokratischen Parteien, die wir hier in diesem Land haben, die versuchen das ja auch für sich irgendwie zu nutzen. Ansonsten würden sie ja nicht Ansonsten, ja, schaut euch die Plakate der Grünen an. Ja, Einigkeit gegen Rechts und Freiheit. Ne? Das ist schon mal so ein Statement. Die organisieren ja diese, die haben ja vor einigen Monaten diese wunderschönen Demos organisiert. Das gehört einfach zur Mobilisierung ihrer Basis dazu. Mehr nicht. Und am Ende übertreiben alle. Ja, wenn die AfD irgendwie sagt, die Grünen und die SPD und die Ampelregierung ist irgendwie so ein Kryptokommunismus, der uns allen das Eigentum wegnehmen will und uns verarmen will und sonst was, ist natürlich Schwachsinn. Und umgekehrt ist natürlich Schwachsinn, dass irgendwie hinter der AfD irgendwie eine große faschistische Bedrohung steckt. Als ob eben nicht, na, ihr kennt das glaube ich alle, dass eben, als ob Olaf Scholz nicht selber gesagt hat, jetzt müssen wir aber auch mal im größeren Stil abschieben. Nur, dass dann irgendwelche anderen Leute statt abschieben und größerer Stil abschieben, halt Remigration sagen, ja gut, das ist halt so Geschmackssache. Ja, also deshalb. Und wenn ich, mehr habe ich leider jetzt so dazu nicht zu sagen, aber ich habe so das Zitat bezüglich der eben gestellten Frage, wo ich mich so ein bisschen verhaspelt habe mit so was, wie irgendwie so dieser Tabubruch innerhalb der Zivilisation stattfinden kann, kontrolliert. Ich glaube, das ist ein ganz vernünftiges Zitat. Ein Momentchen. Genau. Aus der Dialektik der Aufklärung. So. Darum, so gilt der Zivilisation Geruch als Schmach, als Zeichen niederer sozialer Schichten, minderer Rassen und unedler Tiere. Dem Zivilisierten ist Hingabe an solche Lust nur gestattet, wenn das Verbot durch Rationalisierung im Dienst wirklich oder scheinbar praktischer Zwecke suspendiert wird. Man darf dem verpönten Trieb frönen, wenn außer Zweifel steht, dass es seiner Ausrottung gilt. Wer Gerüche wittert, um sie zu tilgen, schlechte Gerüche, darf das Schnuppern nach Herzenslust nachahmen, das am Geruch seine unrationalisierte Freude hat. Indem der Zivilisierte die versagte Regung durch seine unbedingte Identifikation mit der versagenden Instanz desinfiziert, wird sie durchgelassen. Um den Augenblick der autoritären Freigabe des Verbotenen zu zelebrieren, versammeln sich die Antisemiten. Er allein macht sie zum Kollektiv, er konstituiert die Gemeinschaft der Artgenossen. Momentchen, hier noch was. Genau, der Faschismus ist totalitär auch darin, dass er die Rebellion der unterdrückten Natur gegen die Herrschaft unmittelbar der Herrschaft nutzbar zu machen strebt. So werden die Tabuierten der Arbeit in ihrer herrschenden Ordnung zuwiderlaufenden Regungen in konformierende Idiosynkrasien umgesetzt. Sollte vielleicht ein bisschen klarer machen, was ich eben so versucht habe herbeizuhaspeln. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Dann kann man das später nochmal diskutieren. Wer hat noch was? Wolltest du da hinten noch dich melden oder war das nur so? Okay, dann, ja, komm, nee, so. Ich habe eine Anschlussfrage. Okay. Also, ja, ist auch vielleicht gar nicht so lang. Ich habe mich nur bei Therese Frage gefragt, also wenn die Erklärung dieser Art von Politik, die irgendwie in der Mainstream-Politik als Rechtspopulismus oder als Populismus oder rechtsextrem oder wie auch immer erklärt wird. Also wenn wir die Erklärung irgendwie verwerfen müssen, dass es einfach eine Wiederkehr von den 20ern ist und wir nicht den gleichen Faschismus haben oder dass es nicht die gleiche Art von Gefahr ist oder wie auch immer, wir nicht an der gleichen Stelle stehen wie in den 30ern. Gibt es da eine alternative Erklärung, die du anbieten könntest dafür, dass diese Art von Politik ja global, diese Art von, ja, wie gesagt, Rechtspopulismus, ein Phänomen der aktuellen Politik ist? Ja, das hängt einfach, würde ich sagen, damit zusammen, dass irgendwie so die Verwerfungen, die die Finanzkrise von 2008 mit sich gebracht haben, auch wenn das jetzt schon echt lang her ist, immer noch nicht sich wirklich irgendwie aufgelöst hat. Dass sich das immer wieder bricht Kapitalismus natürlich zusammen. Und immer wieder muss die ganze Sache irgendwie neu zusammengebastelt werden. Und dann kommen halt verschiedene Lösungsansätze, die immer irgendwie extremistisch ausschauen. Warum? Weil mit einem alten Konsens, wie irgendwie Politik gemacht wird, irgendwie gebrochen werden muss, um den Laden irgendwie wieder zusammenzuflicken. Ja, also global ist es so, man hat irgendwie wird das alles neu ausgehandelt natürlich, wie Politik gemacht werden soll. Also nach der Finanzkrise in Amerika hat sich das gezeigt, wenn man so will. Nicht nur in Amerika, irgendwie in der Welt hat sich das nicht nur in Rechtspopulismus gezeigt, sondern auch in dem, was man irgendwie Linkspopulismus genannt hat. Ne? Also Corbyn war irgendwie ein Linkspopulist, Bernie Sanders vielleicht auch, Mélenchon in Frankreich, ne? Also nur scheint jetzt historisch natürlich das Resultat zu sein, dass der Linkspopulismus schon längst verschwunden ist und nur noch Rechtspopulismus da ist. Ja, also das habe ich ja auch so ein bisschen versucht im Teaching in so ein paar Sätzen anzudeuten. Wie gesagt, jede Krise bringt mit sich alle möglichen Gespenster der Vergangenheit, tauchen wieder auf. Also erscheinen so, als ob sie wieder auftauchen. Und dieser Selbstbetrug ist einfach notwendig, um irgendwie zu rationalisieren, was man so an Politik dann unterstützt. Also Antifaschismus ist eine Form zu rationalisieren, dass nichts anderes als diese Gesellschaft möglich ist. Ja? Und zwar schon seit den 30ern, also bevor der Rückfall in die Barbarei mit Auschwitz stattgefunden hat. Das ist ja auch wichtig. Die Warnung vor irgendwie dem Rückfall, wie gesagt, Adorno hat das nicht eingekauft, ja? Nicht geglaubt, sondern hat gesagt, so, der Rückfall hat schon stattgefunden. So, irgendwie davor nochmal zu warnen, ist ein bisschen lächerlich. Ja, Antifaschismus war in den 30ern eine Rationalisierung davon, dass es nicht anders geht. Und es ist auch heute eine Form. Es ist nicht die einzige. Der Vortrag heißt halt Antifaschismus und die Linke. Deshalb beschäftige ich mich hier mit Antifaschismus. Aber es gibt eine Menge anderer Formen, wie Leute, die sich irgendwie als links verstehen, ihre eigene Ohnmacht rationalisieren können, dass es nicht anders geht. Den autoritären Charakter, also wenn man das schon so versteht, dass die jetzt, dass es ein allgemeines Phänomen ist, also wir sind alle mehr oder weniger autoritäre Charaktere und anfällig für all das, und Adorno war jetzt auch kein Freund von Anarchismus oder von antiautoritären Strömungen per se, sondern es heißt ja durch das Phänomen hindurch. Das heißt, man müsste ja meinen, es ist eine dialektische Kritik, die Adorno formuliert am autoritären Charakter. Inwiefern ist das dialektisch? Wie weist der autoritäre Charakter über sich hinaus? Er weist darauf hin, der autoritäre Charakter entsteht ja dadurch, das ist ein Syndrom, wenn man so will, ein objektives, in Gesellschaft verwurzeltes Syndrom. Ne? Wenn ich hier von Syndrom spreche, ist das damit gemeint und nicht irgendwie individuelle Verfehlungen. Und das hängt zusammen, dass es ist eine Form, wie Menschen damit umgehen, dass in der kapitalistischen Produktionsweise, also Konzentration und Zentralisation des Kapitals, macht notwendig den Begriff des bürgerlichen Individuums sinnlos. Also das bürgerliche Individuum in der Idealvorstellung ist ja eines mit einer gewissen Autonomie darüber, wie es sein Leben so lebt. Und das ist objektiv unmöglich geworden im Kapitalismus. Und wie gehen die Individuen damit um? Wie sie damit umgehen, ist, sie entwickeln eben diese Persönlichkeit aus, die autoritäre Persönlichkeit, die eben ihre eigene Individualität, sozusagen die Individuen müssen aktiv sich selbst als Individuen aufgeben, um in dieser Gesellschaft voranzukommen. Ne? Sie müssen die Fähigkeit entwickeln, sich an jede mögliche Anforderung objektiver gesellschaftlicher Natur anzupassen, diese zu rationalisieren und voranzukommen. Das deutet negativ darauf hin, dass der Begriff, dass diese Form von Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, die Gesellschaft von Tausch, von Ware, Wert und Geld, dass diese überwunden werden kann. Ne? Es zeigt sich negativ das Potenzial, über das bürgerliche Individuum hinauszukommen. Aber das muss bewusst geschehen und nicht durch eine unbewusste Anpassung an alles. Diese Form von Individualität ist verbunden mit einer bestimmten Form gesellschaftlicher Produktion. Und diese ist potenziell überwindbar geworden. Ja. Das bürgerliche Individuum ist ja ohne Privateigentum nicht denkbar. Das heißt, in einer kommunistischen Gesellschaft, die jenseits von Privateigentum und sonst was sich eingerichtet sehen wird, wird es auch so etwas wie Individuum, wie wir es verstehen heute, gar nicht mehr geben. Ja. Und sozusagen der autoritäre Charakter ist sozusagen die schlechte Form, das irgendwie aufzulösen. Das würde ich so zusammenfassen. Cool. Gibt's noch was? Oder machen wir Schluss? Also das soll kein Drängen sein, aber wenn ihr wirklich noch was habt, dann sagt es mir bitte. Okay, sieht nicht so aus. Und danke, dass ihr da wart. Ne?